schnell jetzt gerade hier über Monitor nach, der Rainer sagt irgendwie, ihr müsst jetzt Feierabend sein. Weil es ist schon 10 Uhr und die Lizenz geht an diesen Oder ist halt so, geht nur bis 10 Uhr. Mal machen. Mal einen Traumsprayer machen wir jetzt.